Und jetzt muss das Gefühl auf seine Kosten kommen. Der Mensch wird ja sonst zum Berufstier. Siehst du den Mond über Soho? Ich sehe ihn, Liebe. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebte? Ich fühle es, Geliebte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du gibt's auch kein Schriftstück vom Stern des Sand und keine Blume auf dem Altar. Und weißt du auch nicht, woher dein Brautkleid stammt? Und ist keine Myrte im Haar? Der Teller, von welchem du isst dein Brot, schau ihn nicht lang an, wirf ihn fort.